Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Über 16 Jahre lang schon sitzt der Deutsche Dieter Riechmann in Miami in der Todeszelle, nachdem ein amerikanisches Gericht ihn wegen Mordes an seiner Freundin verurteilt hatte. 1998 berichtete der Journalist Peter F. Müller in einer Radiosendung mit dem Titel »Letzte Ausfahrt bis Kane Boulevard« zum ersten Mal über dieses offensichtliche Fehlurteil. Seitdem hat Müller unermüdlich weiter recherchiert, um ein Wiederaufnahmeverfahren für Riechmann erwirken zu können. In seinem neuen Dokumentarhörspiel schildert er die bisherige Entwicklung und den aktuellen Stand der Dinge. Let's come to the order of the matter of State of Florida versus Dieter Riechmann. Is this him that's present seated in the jury box? All right, let's have the lawyers state their names for the record, please. Sandy Jagger, Doris, and Brad Reaver. All right. Thanks. Martin McFarlane and Terry Backus for the defense. Let's go. Kommen wir nun zur Sache der Stadt Florida gegen Dieter Riechmann. Ist das der Verurteilte? Yes, sir. Der da im Zeugenstand sitzt? Ja, Sir. Gut. Dann bitte ich jetzt die Anwälte um ihren Namen für das Protokoll. Staatsanwaltschaft? Sandra Jaggert für den Generalstaatsanwalt Florida. Joseph Rosenblatt im Auftrag des Staates als Beisitzer. Red Rubin für die Staatsanwaltschaft Miami. Nun zur Verteidigung. Terry Backus, Verteidigerin von Dieter Riechmann. Martin McLean ebenso als Verteidiger. Gut, dann lassen Sie uns anfangen. Haben wir hier heute Zeugen, die von einer der beiden Seiten berufen werden sollen? Ja, Euer Ehren, wir würden gern die Staatsanwältin aus dem ersten Verfahren, Mrs. Freenan, in den Zeugenstand rufen. Mrs. Freenan, wenn Sie bitte nach vorne treten würden. Heben Sie bitte Ihre rechte Hand und schwören Sie, hier die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Ich schwöre. Danke. Und einen guten Morgen. Guten Morgen, Euer Ehren. Gut, dann kann es ja jetzt endlich losgehen. Euer Ehren, ist es in Ordnung, wenn ich mich hier an meinen Tisch stelle? Von mir aus. Danke. Wo immer Sie wollen. Spiel ums Leben. Vom letzten Kampf des Todeskandidaten Dieter Riechmann. Von Peter F. Müller. Aus Gerichtsprotokollen, Dokumenten und Originaltönen montiert und arrangiert von Leonhard Koppelmann. Herr Riechmann, Sie sind 88 in Florida zum Tode verurteilt worden, wegen Mordes an Ihrer Freundin. Erzählen Sie mir, was sind die Umstände dieser Verurteilung gewesen? Also in 1988 damals bin ich in einem reinen Indizienprozess verurteilt worden, trotz meiner Unschuld. Die Jury fand mich schuldig. Und ich habe das in meinem Schlusswort im Gericht auch gesagt, dass nichts gegen mich vorgebracht wurde, dass das Urteil falsch ist, dass Verdächtigung auf Verdächtigung gestapelt wurde und am Ende die Jury konkludiert hat, er muss es gewesen sein, ohne jeden Beweis. Ich gehe davon aus, dass im Revisionsprozess die Entscheidung des Richters jetzt widerrufen wird. Und dass ich ja eine neue Verhandlung zugesprochen erhalte. Was macht Sie so sicher da? Was sind die Punkte? Weshalb glauben Sie das? Das sind die Rechtspräzedenzfälle von Leuten ebenfalls hier an Death Row, die eine neue Verhandlung zugesprochen bekamen, weil die alte Verhandlung, in der das Urteil zustande kam, unter Rechtsbruch zustande gekommen ist. Und das Gleiche trifft zu hier in meinem Fall. Das ist die einzige Möglichkeit, das Urteil ausgehebelt zu erhalten. Was machen Sie denn, wenn die Ihnen jetzt nochmal einen Deal anbieten? Nein, ich mache keine Deals. In meinen Augen sind das ein Haufen Verbrecher. Ebenso, die sitzen da am Drücker hier. Die sind ein Haufen korrupter Strolche. Ich mache keine Deals mit denen. Das haben die ja schon versucht, mit mir Deals zu machen. Ich bin kein Dealer. Ich bin hier unschuldig verurteilt. Und ich werde entweder killen die mich hier oder ich komme hier raus. Eins von beiden. Nichts anderes. Also die Alternative lebenslänglich ist keine? Das interessiert mich alles überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil, das würde die größtmögliche Strafe sein, die man sich denken könnte, in einem amerikanischen Gefängnis sitzen zu müssen. Mit diesem ganzen Trash, der hier sitzt. Wenn mir nochmals diese angebliche Alternative angeboten werden würde, dass die sagen, dass ich alle Appeal zurückziehe, die würden dann damit einverstanden sein, dass ich lebenslänglich kriege. Ich schlage ihm ins Gesicht, ich spucke ihm ins Gesicht, dem Staatsanwalt, wenn ich jemals die Möglichkeit dazu habe. Ich bin unschuldig. Ich komme hier raus oder die killen mich. Eins von beiden. Nichts anderes. Mein Name ist Terry Backus. Ich bin Strafverteidigerin. Mein Spezialgebiet sind Berufungsverfahren gegen Todesurteile. Das bedeutet, dass die meisten meiner Mandanten schon in der Todeszelle sitzen, wenn ich ihren Fall übernehme. Dieter Riechmann wurde am 4. November 1988 vom Bezirksgericht in Miami zum Tode auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Bei dem Prozess wurde Dieter Riechmann für schuldig befunden, seine Lebensgefährtin Kerstin Kischnick nach einem Restaurantbesuch in Miami Beach bei einem Halt auf der Rückfahrt im Mietwagen in kalter Berechnung erschossen zu haben, um sich an verschiedenen Versicherungspolicen bei ihrem Tode zu bereichern. Dieter Riechmann hat von Anfang an bestritten, diese Tat begangen zu haben und erklärt sich bzw. seine Lebensgefährtin zum Opfer eines Gelegenheitsüberfalls, als sie sich an einer Ecke auf dem Biscayne Boulevard nach dem Weg zu ihrem Hotel erkundigt haben. Nachdem verschiedene Rechtsanwälte vergeblich versucht haben, das äußerst fragwürdige Urteil anzufechten, hat mich Dieter Riechmann 1997 mit seinem Fall betraut. Wie wurden Sie bei diesem Fall engagiert? Er feuerte seinen Rechtsanwalt und ich erhielt einen Brief von ihm mit der Frage, ob ich mit ihm sprechen könnte. Nachdem er mir seinen Fall geschildert hatte und wir uns ein paar Informationen über ihn besorgt hatten, übernahmen wir ihn als Mandanten. Wie hat er Sie denn gefunden? Wie er mir erklärte, hatte er zuvor mit einigen anderen Todeskandidaten gesprochen. Unter anderem mit einem meiner Mandanten, der mit ihm im Gefängnis saß. Der schon seit 1994 für Riechmanns letzten Verteidiger recherchierende Privatdetektiv Frank Clay und der deutsche Journalist Peter F. Müller hatten zu diesem Zeitpunkt schon eine große Menge entlastendes Material zusammengetragen. So wurden unter anderem die Augenzeugen Doreen Breezer und Pookie Williams gefunden, die bestätigten, dass Dieter Riechmann seine Freundin Kerstin Kischnick nicht ermordet hat. Auch konnte Peter F. Müller den Hauptbelastungszeugen der Anklage Walter Smikowski ausfindig machen, der in einer eidesstattlichen Versicherung erklärte, dass seine Aussage von der Staatsanwaltschaft durch Vergünstigungen und Hafterleichterungen erkauft worden war. Man sollte meinen, dass das alleine reicht, um eine sofortige Begnadigung von Dieter Riechmann zu erwirken. Leider nicht im amerikanischen Rechtssystem. Hier gibt es nur drei Ausgangspositionen, um ein einmal ergangenes Urteil anzufechten. Erstens, prozessentscheidende Fehler der Verteidigung. Zweitens, neue Beweise, die zum Zeitpunkt der Verurteilung nicht zur Verfügung standen. Und drittens, Verfahrensfehler der Strafverfolgungsbehörden oder des Gerichts. Wir konzentrieren unsere Anfechtungen auf Punkt 2 und Punkt 3. Tatsächlich wurde 1996 die Todesstrafe vorläufig ausgesetzt, aufgrund eines minimalen Verfahrensfehlers. Aber unser Ziel ist nicht die Umwandlung der Todesstrafe in lebenslänglich. Wir wollen aufgrund des neuen entlastenden Materials einen Freispruch für Dieter Riechmann erwirken. Die Prozessregularien der USA sehen vor, dass vor einem neuen Verfahren für Dieter Riechmann ein Evidentiary Hearing, ein Beweisaufnahmeverfahren, vorgeschaltet wird. Was muss ich mir unter einem Beweisaufnahmeverfahren vorstellen? Ein Beweisaufnahmeverfahren ist eine grundsätzliche Überprüfung, ob die neu aufgebrachten Beweise und Zeugenaussagen für einen neuen Prozess reichen. In unserem Fall betrifft das beispielsweise die Aussage von Walter Smikowski. Außerdem haben wir nun Beweise dafür, dass im ersten Prozess entlastendes Material von der Staatsanwaltschaft zurückgehalten wurde. Nach Jahren des Bangens, ob ein solches Verfahren überhaupt zustande kommt, und den endlosen Vorbereitungen ist es nun endlich soweit. Im Juli 2002 findet unser Beweisaufnahmeverfahren statt. Unsere Mannschaft wird durch den renommierten Strafverteidiger Marty McLean verstärkt, der viele Todesurteile in seiner Vergangenheit erfolgreich angefochten und so Menschen vor dem elektrischen Stuhl gerettet hat. Was können Sie mir über Marty McLean sagen? Marty McLean ist ein Freund und Kollege, mit dem ich schon seit rund 10 Jahren bei verschiedenen Fällen zusammengearbeitet habe. Er ist einer der führenden Experten und streitbarsten Anwälte gegen die Todesstrafe. Und wir sind glücklich, ihn mit im Team zu haben. Man darf jetzt aber nicht erwarten, dass dieses Verfahren zur Klärung von Dieter Riechmanns Schuld dient. Im Gegenteil. Hier findet ein diffiziles Spiel ums Leben statt. Auf der einen Seite wir, die wir von der Nichtschuld Dieter Riechmanns überzeugt sind und ihn unbedingt frei bekommen wollen. Auf der anderen Seite die Staatsanwaltschaft und die Strafverfolgungsbehörden, die auf keinen Fall einen rechtskräftig Verurteilten aus ihren Klauen entkommen lassen wollen. Und sei es um den Preis des Todes eines Nichtschuldigen. Die gegnerischen Parteien werden sich in diesem Verfahren wie zwei Schachspieler belauern. Jeder wird versuchen, den anderen matt zu setzen, um den Preis von Dieter Riechmanns Leben. Mr. Kiros, You have worked for many years for the Miami Beach. Mr. Quiroz, Sie haben viele Jahre für die Polizei von Miami Beach gearbeitet. In welcher Position arbeiteten Sie 1987? 1987 war ich noch Leiter der Mordkommission bei der Polizei von Miami Beach. Do you remember the case involving a German guy named Dieter Riechmann and his Können Sie sich noch an den Fall Dieter Riechmann erinnern? Ich kann mich gut an den Fall Dieter Riechmann erinnern, sicher. What is your memory about the Wie haben Sie Dieter Riechmann in Erinnerung? Aus meiner Erinnerung würde ich Dieter Riechmann als ziemlich auffälligen, arroganten Typ beschreiben. Wodurch hat er sich verdächtig gemacht? So wie die Polizei hier bei uns vorgeht, war er nicht automatisch verdächtig. Aber wir mussten ihn nach allen Regeln als Verdächtigen ausschließen können. Nur wie sich Mr. Riechmann am Tatort verhielt, hat damals schon ein bisschen mehr Interesse an ihm geweckt als an einer normalen Person. Er zeigte keinerlei Empfindungen über den Tod seiner Freundin. Darüber hinaus haben ihm sein arrogantes Auftreten gegenüber uns Polizisten und seine Aufdringlichkeit sicher nicht geholfen. Die rechtlichen Spitzfindigkeiten der Müller sind hier unglaublich in den Vereinigten Staaten. Oftmals geht es noch nicht mal um die Beweise, die man vorbringen will. Es geht um die Genehmigung, die Beweise vorbringen zu dürfen. Das ist, was es in den Hearing, was der erste Akt sozusagen ist, bevor überhaupt irgendwas über die Bühne geht. Denn das Gericht muss erstmal darüber befinden, dass die Beweisvorbringung zulässig ist. Weil hier ist ja im US-Verfahren gilt, nachdem jemand rechtskräftig verurteilt worden ist, gilt die umgekehrte Beweislast. Wenn ich also das Stigma der Verurteilung abschütteln will, bin ich derjenige, der die Beweise zu bringen hat. Das ist ganz so Kafkaesk, würde ich sagen. Wenn man sich das mal vorstellt, ich bin 15 Jahre. Ich bin bis jetzt noch nicht mal im Federal Court gewesen. Das steht ja alles noch offen, theoretisch gesprochen. Nicht? Und bei dem bin ich von einer Altersschwäche gestorben, wenn da wirklich mal was da am Ende rauskommen sollte. Nicht? Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wenn ich gar kein Interesse mehr habe, weiterzumachen, den Quatsch. Nicht? Weil es führt zu nichts. Kurz, Herr Vorsitzender. Wenn ich die Möglichkeit hätte, könnte mich so hinlegen, nicht mehr aufwachen. Das würde ich wahrscheinlich sofort vorziehen. Ich sage Ihnen, wenn ich das jemals geahnt hätte oder gewusst hätte, als die mich verhaftet haben, 1987, dass das so lange dauern würde, ich hätte das Ganze zu Ende gemacht schon vor vielen Jahren. Das hätte ich gar nicht mitgemacht mehr. Ich meine, das ist hier keine Urlaubsreise. Und was für mich die größte Gefahr ist sozusagen, oder was mir die größten Probleme bereiten würde, ist, dass die tatsächlich die Todesstrafe aushebeln. Und ich könnte nicht mal was gegen machen. Und die würden mir hier eine lebenslängliche Strafe geben. Und ich würde transferiert werden vom Death Row to an Compound. Das wäre ein Desaster. Absolutes Desaster. Sofort. In the depots of Allen and Matthews, you have them over there. Yeah. You're going to take them to your room and read them? Yeah, do you need them? No, just I wanted to have them for tomorrow and for you to verify that. Die Protokolle der Aussagen von Hanlon und Matthews aus dem ersten Prozess. Hast du die in deinem Haufen, Terry? Ja, Marty. Wolltest du sie mit zu dir nehmen, um sie zu lesen? Marty, ja. Brauchst du sie jetzt? Nein, nein. Wir brauchen sie nur morgen, um Beth Reenan, die Staatsanwältin, mit der Aussage von Sergeant Matthews zu konfrontieren. Klar. Außerdem brauchen wir unbedingt in dem Haufen Material, den wir vor Gericht präsentieren werden, eine gut lesbare Kopie von Smikowskis Brief an die Staatsanwältin. Okay. Haben wir eine? Klar. Oder soll ich noch mal nach einer graben? I need to read this. What's that? Bit of handle and deposition where he's talking about Stitzer and Smikowski and Beth Shrinan's objections to his testimony. Is it good stuff, or? Du solltest das hier vielleicht mal lesen. Worum geht es? Es ist der Teil von Hanlons Aussage, wo er über Stitzer und Smikowski spricht und Beth Reenans Einspruch gegen seine Aussage. Brauchbares Material? Ja, ich glaube schon. Hier. Kahat sagt hier, Stitzer hat angedeutet, dass er mit den Bundesbehörden zusammengearbeitet hat. Mit anderen Worten ist er ein Informant. Darauf antwortet Sreenan, Ja, er war Informant, ein offizieller Informant. Kahat, was bedeutet offizieller Informant? Es bedeutet, dass er seitens der Behörden als Informant benutzt worden ist und es darüber Unterlagen gibt. Ist er ein bezahlter Informant? Nicht von uns. Gut, das heißt, dass er ein bezahlter Informant der Bundesbehörden ist. Sweeney darauf, ich habe keine Ahnung. Dann Kahat, in Ordnung. Ich weiß wirklich nicht, ob er bezahlt wurde. Ich will Ihrer Frage gar nicht ausweichen, aber ich weiß wirklich nicht, ob Sie ihn bezahlt haben oder nicht. Was ist mit Mikowski? Das Gleiche. Ist er auch ein Informant? Ja. Dann sagt sie noch, lasst uns das jetzt unterbrechen. Das ist dann das Ende ihrer Aussage. Sie will auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass sie unkooperativ ist. Es ist nur so, dass sie noch etwas anderes zu tun hat. Smikowski ist also auch ein Informant. Ja, Ende der Aussage. Es würde verdammt helfen, wenn wir dieses Protokoll in unserem Verfahren unterbringen könnten. Hätte nur Riechmanns Verteidiger schon beim ersten Prozess über die nötigen Grundinformationen verfügt. Er hatte zwar das Gefühl, dass da etwas stinkt, aber mit seinen unbestimmten Fragen stochert er nur im Trüben. Hätte er gewusst, was wir jetzt wissen, hätte er die Staatsanwaltschaft mit seinen Fragen an die Wand nageln müssen. Und das soll nach Meinung des Gerichtes eine ausreichende Berücksichtigung im Prozess darstellen, all diese Brady-Verletzungen. Und die Eingriffe in die Polizeiberichte, die solltest du mal sehen. Alle 2-3 Sätze eine Schwärzung. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Sweeney keine Ahnung hat, was überhaupt ein Brady-Ausspruch ist. Aber wirklich frustrierend ist das. Der oberste Gerichtshof von Florida sagt, nun gut, da gab es ein paar Brady-Verletzungen, aber Pech gehabt. In the appeal, when Jimmy had put together all these Brady violations, he just kind of intuited that there was something wrong there, and so he asked kind of the general questions, but he didn't have the specific information to really to go after him and nail him to the wall, and so they're saying it doesn't matter, but there were so many Brady violations and redactions on these police reports, you should see him. And it's obvious from what she's saying, she has no understanding of what Brady is at all. And that's why it was so frustrating that the Florida Supreme Court's, oh well, there were Brady violations, but too bad. Wenn ich es richtig verstehe, bedeutet Verletzung von Brady-Ansprüchen das illegale Vorenthalten von wichtigem Beweismaterial, richtig? Marty und ich sind uns im Moment noch nicht einig, ob die Rechtsverletzungen in unserem Fall tatsächlich einen Brady-Anspruch oder eher einen Giglio-Anspruch darstellen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Brady- und einem Giglio-Anspruch? Eine Brady-Verletzung erfordert den Nachweis, dass die Beweise oder Aussagen beim Angeklagten zu einer Vorverurteilung geführt haben oder das Verfahren in einer erheblichen Weise beeinflusst haben. Ein Giglio-Fall ist ähnlich gelagert. Auch hier geht es um zurückgehaltene Beweise. Aber die Staatsanwälte haben in vollem Wissen darüber eine Falschaussage zugelassen, ohne diese Manipulation zu korrigieren. Wenn du das nachweisen kannst, brauchst du nichts anderes mehr zu beweisen. Das ist alles. Damit gewinnst du deinen Fall. Nach den wochenlangen Vorbereitungen, wie fühlen Sie sich jetzt kurz vor Beginn des Verfahrens? Well, it's always nerve-wracking in the beginning. Nun, das ist wahnsinnig nervenaufreibend. Wir stehen jetzt am Anfang des Verfahrens. Wir haben uns wirklich auf alles Mögliche vorbereitet. Und trotzdem kann keiner voraussagen, wie das Ganze hier dann wirklich verläuft. Die verstehen nichts, wie es in amerikanischen Gefängnissen ist. Es gibt keine Privatsphäre mehr. Du kannst nicht mehr mit deinen Hintern waschen, ohne dass jemand zuguckt. Da ist absolut keine Privatsphäre. Die sagen, wenn die Leute schlafen, wenn die aufstehen, wenn die da zur Showhall gehen, wenn die essen, wenn die in 10 Minuten essen müssen, sitzen da alle wie die Schweine und schaufeln sich das Zeug rein. Ja. Und dann die Auseinandersetzung, das ist das Schlimmste. In Deutschland ist das ganz anders. In Deutschland, ja, da gibt es gar keine Probleme. Da ist das einzige Problem, was Leute in ihrer Vorstellung haben, ist vielleicht da zum Querelen, da mit seinem Wärtern oder was. Hier sind das die Insassen, die das Leben zur Hölle, anderen zur Hölle machen. Nicht? Und da ist eine regelrechte Mafia in den Gefängnissen. Das sind fest etablierte Mafias. Die müssen sich vor Augen halten. Hier im UCI am Compound sind 1800 Gefangene. Und von denen sind mindestens 800 Leute, die nie mehr rauskommen. Die sterben hier im Links, die wissen das. Und das sind teilweise junge Leute. Die sind 25, 30, 35. Und einige von denen, die bestimmen sozusagen, was da gemacht wird. Da gab es einen Film mit Tom Selleck. Den habe ich vor einigen Jahren mal gesehen. Das war eine klare Reflexion, eine gute Reflexion auf Leben im Gefängnis. Wie das in Hochsicherheitsgefängnissen vonstatten geht. Mit der Bedrohung, so mit sexuellen Bedrohungen. Und dass so Homosexualität benutzt wird. Das ist Power. Wenn da jemand gegrabt wird und von Leuten gehalten wird, die ficken ihm das Arschloch blutig und sagen, das mein Lieber, das passiert von jetzt an jede Woche. Du kommst und bringst mir jede Woche hier für 50 Dollar, oh, dies, bringst mir dies oder dies und das. Und die Wärter, was die machen, die freuen sich darüber, die lachen sich halb tot, dass die Gefangenen untereinander sich da so bekämpfen. Und so, ich bin 15 Jahre in der Zelle über mich selbst, das wäre mir schon ein komisches Gefühl, wenn ich da die Toilette mit jemandem teilen müsste oder irgendwas. Und das ist für mich die schlimmste Strafe, die ich mir überhaupt vorstellen könnte. Die meisten Anwälte denken, die tun jemandem Gefallen, wenn die die Todesstrafe umgewandelt kriegen. Das wäre für mich die größte Strafe, die überhaupt passieren kann. Ich habe Terry das ja schon gesagt, wenn es hier dazu kommt, dass ich keinen No-Trial kriege, dass die sogenannte Resentencing-Phase kommt, dann werde ich alles tun und dafür sorgen, dass die Todesstrafe wieder verhängt wird. Mr. McLean, was sind die drei wichtigsten Punkte für die Verteidigung morgen? Das Wichtigste ist, dass wir über Stitzer und Smikowski sprechen. Und über den Brief, den Beth Reenan damals von Smikowski erhalten hat. Die Bedeutung dieses Briefes wurde in keinem der vorausgegangenen Prozesse deutlich. Damals, als er mit seiner Aussage Dieter Riechmann maßgeblich belastet hat, saß er ja selbst im Gefängnis und hatte draußen keinen, der sich um seine kleine, damals 8-jährige Tochter kümmern konnte. Also fragte er die Behörden, ob sie etwas für seine Tochter tun könnten. Damit sieht es doch so aus, als hätte er ein klares Motiv dafür gehabt, sich den Behörden anzudienen. Ms. Reenan, are you the same Ms. Reenan who testified in 1996 at an evidentiary hearing in front of Judge Gold? In State v. Brickman? I testified in another hearing, I don't remember the date. Okay. If the record shows it's 1996, do you have any reason to believe that that was not set for? No. Okay. Mrs. Reenan, sind Sie dieselbe Mrs. Reenan, die 1996 schon in einem Beweisaufnahmeverfahren vor Richter Gold in Sachen der Stadt Florida gegen Riechmann ausgesagt hat? Ja, aber ich kann mich nicht an das Jahr erinnern. Wenn im Protokoll steht, es ist 1996 gewesen, haben Sie irgendeinen Grund anzunehmen, dass das nicht das richtige Datum ist? Nein. Sind Sie dieselbe Mrs. Reenan, die 1988 als eine von zwei Staatsanwälten die Anklage gegen Dieter Riechmann vor Richter Solomon vertreten hat? Ja. Der erste Punkt, dem ich mich zuwenden möchte, ist der folgende. Können Sie sich aus dem damaligen Verfahren an den Namen Walter Smikowski erinnern? Ja, natürlich. Und erinnern Sie sich auch an seine Verbindung zu dem Fall? Als Belastungszeuge für den Staat? Ja, natürlich. Ms. Reenan, I'm handing you a document I know you haven't seen before, but I wanted to ask you about something that appears on it. It's a witness list dated April 18th, 2002. Item number 11 indicates Mr. Smikowski was taken to visit his family by Detectives Hanlon and Matthews, and one of them paid for fried chicken. Do you have any memory regarding that? No. Did you ever know that happened? No. I mean, I am aware now, based on things that have been said in court and before this hearing, that that happened. But until this week or this month, I was not aware that that happened. Mrs. Reenan, ich werde Ihnen nun ein Schriftstück überreichen, von dem ich weiß, dass Sie es noch nie gesehen haben. Aber ich möchte Sie nach etwas fragen, was darin auftaucht. Wir haben hier eine Beweismittelliste datiert auf den 18. April 2002. Unter Punkt 11 heißt es da, dass Mr. Smikowski von den Detectives Hanlon und Matthews zu einem Familienbesuch aus dem Gefängnis begleitet wurde und einer der Polizisten für Smikowski eine Portion frittierte Hühnerstücke gekauft hat. Fällt Ihnen dazu irgendetwas ein? Nein. Aber Sie wussten, dass das geschehen ist? Nein. Ich meine, ich bin mir dessen jetzt durchaus bewusst, weil das hier vor Gericht besprochen wurde, aber damals hatte ich keine Kenntnis davon. Aber Sie hätten es der Verteidigung damals enthüllt, wenn Sie mehr gewusst hätten. Möglicherweise. Ich weiß nicht, unter welchen Umständen das damals passiert ist. In Ordnung. Aber möglicherweise. Ich meine, natürlich hätte ich es angezeigt, wenn man ihn zu einem Happy Meal während der Prozessvorbereitung oder sonst wann während der Strafverfolgung eingeladen hätte. Das sage ich unter der Annahme, dass Smikowski zu dieser Zeit in Haft war. Richtig. Offensichtlich, aber das werden wir heute herausfinden. Ich werde Ihnen jetzt einen Brief überreichen und Sie bitten, einen Blick darauf zu werfen. Ich habe ihn mir angeschaut. Das Erste, was ich Sie, nachdem Sie den Brief noch einmal angeschaut haben, fragen möchte, erinnern Sie sich, den Brief erhalten zu haben? Ja. Gut. Ich habe ihn erhalten. So, if the record's clear, it's a letter that's to you. Is that correct? Yes, sir. And who's it from? Walter Smikowski. And what is the date of the letter? 3/27/88. And does the letter indicate, I mean, the opening of the letter indicate that he's already talked to you, or is it implicit that he's already talked to you at that point in time? I don't think it's implicit or stated in the letter, but I don't know how else he would know my name unless I had spoken to him. And does it indicate something like, as you know, my daughter is staying with friends and there's a problem or something like that? It does state that. Und nur fürs Protokoll nochmal, es ist ein Brief an Sie. Ist das richtig? Yes, sir. Und von wem ist er? Walter Smikowski. Und welches Datum trägt der Brief? 27. März 1988. Und lässt uns der Brief, ich meine der Inhalt des Briefes, annehmen, dass Sie vorher schon einmal miteinander gesprochen haben. Steht es vielleicht sogar wörtlich drin? Ich weiß nicht, ob es nur aus dem Zusammenhang klar wird oder tatsächlich da drin steht, aber ich glaube kaum, er würde meinen Namen kennen, wenn wir vorher nicht schon mal miteinander gesprochen hätten. Steht da etwas wie, wie Sie wissen, lebt meine Tochter im Moment bei Freunden, aber da gibt es ein Problem oder so ähnlich? Das steht wohl da drin. Gut. Könnte Smikowski damit darauf anspielen, dass er, also er selbst und seine Frau zu diesem Zeitpunkt beide im Gefängnis sitzen und dass sie draußen eine kleine 8-jährige Tochter haben, um die sich keiner richtig kümmert? Das lässt der Brief annehmen, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das Alter genannt wird. Aber alles andere, was Sie gesagt haben, stimmt, ja. Suchte er bei Ihnen vielleicht eine Lösung für sein Problem? Er fragt mich in dem Brief, ob ich ihm einen Vorschlag machen kann. Das war seine Frage. Als Sie den Brief erhalten haben, können Sie sich daran erinnern, ob Sie sich darum gekümmert haben, dass das Kind unter die Vormundschaft des Staates kommt oder dass die Fürsorge benachrichtigt wurde oder irgend so etwas? Daran kann ich mich nicht erinnern. Und können Sie sich erinnern, den Brief an Riechmanns damaligen Verteidiger Mr. Carhart weitergereicht zu haben? Keine Ahnung. Euer Ehren, ich möchte diesen Brief, datiert auf den 27. März 1988 von Walter Smikowski an Beth Reenan, als Beweisstück einbringen. Euer Ehren, ich möchte auch dagegen Einspruch erheben. Auch das liegt weit außerhalb des Rahmens eines Beweisaufnahmeverfahrens. Aus diesem Brief geht aber hervor, dass sich Walter Smikowski Sorgen um seine Tochter gemacht hat. Und nach der Aktenlage haben ihn schließlich Hanlon und Matthews mitgenommen, um ihm ein Treffen mit seiner Familie zu ermöglichen. Und die Familie, zu der sie ihn begleitet haben, war seine Tochter. Aber was hat das mit dem Widerruf seiner Aussage zu tun? Well, Your Honor, in light of the disclosure that had never been made before, that they took Mr. Smikowski out to see his family and bought chicken for dinner, that's something that was not disclosed. And my complaint is that was a Brady violation, the failure to disclose that. That was some consideration, something that he wanted. He was concerned about his daughter. He wanted, and he got the opportunity to go see her. Oh, well. Euer Ehren. Im Licht dieser neuen Erkenntnisse, die niemals zuvor einem Gericht präsentiert worden sind, sehen wir zwei Staatsbeamte, die einen Inhaftierten vom Gefängnis abholen, um ihn zu seiner Tochter zu fahren und ihn dabei mit Hühnchen zu bewirten. Mein Vorwurf ist, dass hier wieder eine Brady-Verletzung begangen wurde, da diese Umstände zu keiner Zeit der Verteidigung offenbart wurden. Scheinbar erwartete Smikowski eine Gegenleistung für etwas. Er war besorgt um seine Tochter. Und deshalb ermöglichte man ihm schließlich, seine Tochter zu besuchen. Gut, ich werde das Beweismittel zulassen. Und wir werden die Rechtsgrundlage später klären. Wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass ich hier so lange festgehalten werde, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr leben heute. Als ich verurteilt wurde damals, ich bin absolut felsenfest überzeugt gewesen, dass das ein Irrtum ist, ein Rechtsirrtum, und der wird vom Appellgericht gleich korrigiert. Da war ich absolut von überzeugt. Und das hat lange gedauert, dass ich überhaupt verstanden habe, dass das alles so korrupt ist hier. Das ganze Verfahren, das hat so den Eindruck, dass es korrupte Wirkung gegen Angeklagte hat, weil die vom Gesetz vermutete Waffengleichheit nicht da ist. Der Staat hat alles zur Verfügung. Die haben die Anwälte, die haben alle Ressourcen, die man brauchen würde, um sich korrekt verteidigen können oder um jemanden anklagen zu können. Und das ist der Trugschluss so im amerikanischen Recht. Was ich andererseits ziemlich gut ist, möchte ich mal sagen, ist diese vermutete Waffengleichheit. Wäre die da, zum Beispiel in diesem O.J. Simpson-Case, war die Waffengleichheit da. Der war in der Lage, Paret zu ziehen mit Anwälten, mit Sachverständigen dergleichen. Das war der Grund, der war, obwohl er schuldig war, ist er freigekommen, weil er fähig war, die Jury von seiner Version zu überzeugen. Das ist so eine der Charakteristiken in der amerikanischen Jurisprudence. Genau. Das ist gängige Praxis hier in Amerika. Nicht? Und da, weil ich das weiß und weil meine Chancen schlechter stehen als die der Staatsanwaltschaft, für mich, um herauszukommen, oh, ich habe alles zu beweisen. Dieser Leitsatz in dubio pro reo gilt hier überhaupt gar nicht. Da ist hier ein Grundsatz, hier in der amerikanischen Rechtsprechung ist, die sagen, die presumption of innocent dissipates at the moment of the conviction. So, da ist no more in dubio or reasonable doubt or in dubio pro reo for the defendant. Das disappears. Nicht? Und the burden of proof is reversed, absolut reversed. Das ist, was ich brauche, sind ganz klare, konklusive Beweise, die zeigen, dass Unrecht geschehen ist. Und wenn ich das nicht beweisen kann, dann bleibt die Verurteilung bleibt bestehen. Ganz einfach. Ich, Walter Smikowski, versichere hiermit in Eidesstatt. Erstens, im Januar 1988 wurde ich angesprochen, gegen meinen Mitinsassen Dieter Riechmann auszusagen. Ich war Dieter Riechmann im November 1987 während der gemeinsamen Haft im Bundesgefängnis MCC in Miami zum ersten Mal begegnet. Zweitens, Dieter erzählte mir einmal, dass seine Freundin in seinem Auto erschossen wurde, nachdem sie sich verfahren und ein paar Schwarze nach dem Weg gefragt hatten. Drittens, abgesehen davon hat Dieter nie über den Vorfall gesprochen, nicht mit mir, geschweige denn mit irgendwem anderen. Viertens, irgendwann im Januar 1988 kam ein anderer Häftling, Bob Stitzer, auf mich zu und erzählte mir von der Möglichkeit, als Zeuge gegen Dieter Riechmann aufzutreten. Fünftens, ein paar Tage später wurde ich im MCC von Sergeant Joe Matthews und Bob Hanlon vom Miami Beach Police Department aufgesucht. Sechstens, Matthews und Hanlon baten mich um Hilfe bei ihren Ermittlungen gegen Dieter Riechmann und versprachen mir im Gegenzug Hilfe in meinem Verfahren. Siebtens, ich willigte ein, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und einen Tag später wurde ich in die Haftanstalt auf dem Eglin Luftwaffenstützpunkt verlegt. Achtens, dort bekam ich etwa 3 Wochen später wieder Besuch. Diesmal von Joe Matthews in Begleitung einer Staatsanwältin mit Namen Betty. Ihr wirklicher Name ist Beth Sreenan. Neuntens, sie sprach dann einige Stunden mit mir, um mich auf meine Zeugenaussage gegen Dieter Riechmann vorzubereiten. Zehntens, obwohl ich nichts zu sagen hatte, womit ich Dieter Riechmann hätte belasten können, forderte sie mich auf, eine Falschaussage zu machen. Elftens, bei verschiedenen Gelegenheiten bereiteten mich Kevin D. Gregory und Beth Sreenan auf meine Zeugenaussage vor. Zwölftens, für meine Aussage gegen Dieter Riechmann versprachen mir die Staatsanwaltschaft und die Polizei nicht nur Hilfe in meinem Verfahren. Sie boten mir $30.000, wenn Dieter Riechmann verurteilt werden würde. Diese eidesstattliche Versicherung wurde von mir, Walter Smikowski, in Dubai am 12. November 2000 abgegeben. Diese eidesstattliche Versicherung ist wahr, nach bestem Wissen und Gewissen. Walter Smikowski. To a much later stage, it became known that the role of the jailhouse snitch involved in that case was. Der Knastverräter Smikowski hat ja später eine entscheidende Rolle im Prozess gespielt. Haben Sie gewusst, dass Matthews und Hanlon ihn während der Prozessvorbereitung regelmäßig aus dem Knast geholt und ihn mit Essen und Alkohol bewirtet haben? Nein, das habe ich nicht. Das wäre gegen jede Regel gewesen. Wir hätten so etwas nie geduldet. Das hätte zur sofortigen Suspendierung der beteiligten Polizisten geführt. Überrascht es Sie, wenn Sie das jetzt hören? Natürlich überrascht mich das. Es ist für mich einfach unbegreiflich, dass man einen Gefangenen aus der Haft holt und ihn zum Saufen ausführt, ihn zu seiner Familie begleitet, um so seine Unterstützung bei einem anderen Fall zu gewinnen. Es überrascht mich sehr, dass ein guter Polizist so etwas überhaupt macht. Wenn man eine so gewonnene Aussage dann in ein Verfahren einbringt, beschädigt das die gesamte Beweisführung. Es beschädigt alles, was dieser Informant überhaupt vor Gericht bezeugt. that snitch is going to present in court. So would it be wrong to say what Detective Hanlon and Detective Matthews did? Ist das, was Matthews und Hanlon getan haben, illegal? Was illegal? Well, not illegal, but it was against department policy and had it come to my desk. Nicht illegal, aber gegen unsere Regeln. Wenn das so über meinen Tisch gegangen wäre, hätte ich es niemals zugelassen. Selbst wenn der Staatsanwalt veranlasst hätte, dass Detective Hanlon und Detective Sergeant Joe Matthews einen Informanten aus dem Gefängnis holen, wäre es ihre erste Pflicht gewesen, zu mir zu kommen, damit ich das hätte genehmigen können. In order to do this. Und dass sie es trotzdem getan haben. Was bedeutet das? Maybe on one occasion, but on several occasions. Well, that they couldn't be trusted, which ultimately is why. Das heißt, dass man ihnen nicht mehr vertrauen konnte. Letztlich hat das dazu geführt, dass ich Sergeant Matthews von seiner Schicht abberufen, ihm jede Verantwortung für Mordfälle und andere Kapitalverbrechen entzogen und ihn an einen Schreibtisch in den Innendienst versetzt habe. 5 Tage dauerte das neue Beweisaufnahmeverfahren. 12 Zeugen wurden insgesamt gehört. Durch Verfahrenstricks und abermalige Manipulationen ist es der Staatsanwaltschaft teilweise gelungen, unsere Verteidigungsstrategie zu durchkreuzen. Vor allem, dass es ihnen gelungen ist, Pookie Williams umzudrehen, war ein herber Schlag für uns. Vor dem Prozess hatten wir eine konkrete Aussage von Mr. Williams, die Dieter Riechmann als Mörder entlastet hätte. Während des Prozesses sagte er dann plötzlich aus, er wäre nie dabei gewesen. Ich weiß nicht, was die Staatsanwaltschaft ihm dafür geboten hat. Dass wir Wolters Mikowski nicht im Gericht als Zeugen präsentieren konnten, ist im Nachhinein vielleicht sogar ein Vorteil. Wer weiß, wie sie ihn unter Druck gesetzt hätten. So können wir ihn zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal einsetzen. Letztendlich glaube ich, dass wir einige wichtige Punkte vor Richter Begley klargemacht haben. Jetzt haben wir unsere schriftlichen Plädoyers eingereicht. Dann werden wir sehen. Mr. Williams, Ihnen drohten 40 Jahre Gefängnis. Wie ist es Ihnen gelungen, Ihr Strafmaß auf dem gegenwärtigen Umfang zu reduzieren? Ganz einfach. Man hat mir zu verstehen gegeben, falls ich ihn verteidigen würde, falls ich für ihn in irgendeiner Art und Weise eintreten würde, gäbe es bereits eine Verfügung, dass ich auch die restlichen 33 Jahre meiner Strafe absitzen muss. Und wer hat Ihnen das gesagt? Reed Rubin und Neil Wade. Haben Sie jemals persönlich mit Reed Rubin gesprochen? Er hat mich im Gefängnis besucht. Er sagte mir gerade heraus, ich soll sagen, dass alles, was ich vorher ausgesagt habe, gelogen war. Wenn ich all das mache, hätte ich noch den Rest von einer 4-jährigen Strafe abzusitzen. Aber falls ich irgendeinen Fehler mache, wie zum Beispiel mich in diesen Prozess einzumischen, dann würde er sich persönlich darum kümmern, dass sie mich richtig am Arsch kriegen. Und das hätte 40 Jahre Gefängnis bedeutet? 33. Hatte er bereits irgendwelche Papiere unterschrieben, bevor sie nach Miami gingen? Ja, sie hatten meine Papiere unterschrieben. Die über 4 Jahre Knast und 10 Jahre Bewährung. Er hat mir gesagt, wenn sie jetzt da reingehen und das richtig tun, dann kriegen sie das, was wir hier unterschrieben haben. Aber er hat auch gesagt, wenn nicht, dann zerreißen wir unsere kleine Vereinbarung hier und diese Unterhaltung hat nie stattgefunden. Und dann machen wir dir den Prozess. Mr. McLean, wie ist das Verfahren aus Ihrer Sicht gelaufen? Das ist eigenartigerweise im Moment sehr schwer zu beantworten. Das Verfahren entwickelt sich in eine überraschende Richtung. Manchmal erscheint mir das Ganze wie eine Achterbahnfahrt. Was wir eigentlich für wichtig erachteten, stellt sich plötzlich als nicht so wesentlich heraus und umgekehrt. So erwarteten wir zum Beispiel, als wir uns den Verlauf des Verfahrens vorstellten, dass die Aussagen von Walter Smikowski und Hilton Williams eine bedeutende Rolle spielen würden. Aber im Verlauf des Verfahrens stellte sich das genaue Gegenteil heraus. Dahingegen hat das Verfahren in Bezug auf die Bedeutung der rechtlichen Aspekte eine fundamental andere Richtung eingeschlagen. Im Moment habe ich nur so ein ungefähres Gefühl, dass wir der gegnerischen Seite eine Menge Verfahrensfehler nachweisen können. Und das sind genau die Punkte, die wir für unsere nächsten Schritte brauchen, sei es erstmal vor Richter Begley oder später vor dem obersten Gericht von Florida. Ist mein Eindruck richtig, dass es da eine ganze Reihe von Lügen, Manipulationen und gar Meineid gegeben hat? Wissen Sie, ich hatte vor ein paar Monaten einen Mandanten, Juan Melendez, der nach 17 Jahren in der Todeszelle unschuldig entlassen wurde. Und es gab da sehr viele Übereinstimmungen mit unserem Fall hier. Vor der Verhandlung tauchten Informationen über den tatsächlichen Mörder auf und sie hatten eine Entlastungsaussage, dass der für die Tat verurteilte Juan Melendez nicht dort war. Aber selbst nach Melendez Entlassung hat die Staatsanwaltschaft diese Aussagen nicht akzeptiert. Und bis jetzt behaupten sie, Juan Melendez saß zu Recht 17 Jahre im Todestrakt. Ich versuche, die Psychologie eines solchen Verfahrens zu verstehen. Es kommt mir vor wie ein Kampfspiel, Staatsanwalt gegen Verteidiger. Das amerikanische Rechtssystem ist sehr stark geprägt durch die Vorstellung einer feindlichen Auseinandersetzung, bei der sich zwei Kämpfer mit ihrer unterschiedlichen Interpretation der Wahrheit gegenüberstehen. Diejenigen, die am Ende über die vermeintlich richtige Wahrheit entscheiden, die Geschworenen und die Richter, hören sich das alles an. Soweit die Theorie. Aber in der Praxis entwickelt sich das Ganze mehr und mehr zu einem Spiel. Und was für ein Spiel, egal ob man es Schach oder Poker nennen möchte. Es ist einem Spiel so ähnlich wegen der restriktiven Regeln, in denen alles abläuft, die das Spiel definieren. Das amerikanische Rechtssystem zu verstehen, fällt schon schwer. Da ist immer so ein Gefühl von Ungerechtigkeit und offensichtlichen Manipulationen. Und trotzdem kommen sie damit durch. Das Rechtssystem ist so angelegt, der Öffentlichkeit das Gefühl zu geben, man sei in sicheren und verantwortungsvollen Händen. Und dass damit auch die Urteile verlässlich sind. Und natürlich ist dem Richter bei jedem Urteil bewusst, kein Signal an die Öffentlichkeit zu senden, dass das System tatsächlich in einer Krise steht. Selbst jetzt, wo immer häufiger Todeskandidaten unschuldig entlassen werden müssen, sagen die Staatsgewalten, nun, das beweist doch nur, dass das System funktioniert, weil sie ja begnadigt wurden, ehe sie hingerichtet werden konnten. Das ist wirklich lächerlich. Aber es zeigt, wie das System sich selbst zu schützen sucht. Es macht aus einem Fehler einfach eine Bestätigung. Sind prozedurale Fragen wichtiger als die Frage nach Schuld oder Nichtschuld? Tatsächlich dreht sich hier alles nur um die Verfahrensregeln und Techniken. Und sie sind hier wichtiger als die Beweise, wer wirklich der Täter war. Ich bin nicht pessimistisch. Manchmal ist es scheinbar pessimistisch, aber ist es so. Ich würde mich viel eher so eigentlich als realistisch der Lage angepasst bezeichnen. Das ist durch Erfahrung gewitzigt, könnte man sagen. Weil ich weiß, wie die Rechtsprechung ist. Die wird nicht irgendwie zu meinem Vorteil oder Nachteil verändert. Das ist einfach, wie die Rechtslage sich in amerikanischen Gerichten darlegt. Und da sind bestimmte, was bei uns die Strafprozessordnung ist, das Gegenstück gibt es hier auch, diese Vorschriften, und die werden genau nach dem Level des Gesetzes sozusagen ausgelegt. Und um eine Urteilsaufhebung zu erreichen, das ist in Deutschland schon schwierig genug. Und hier ist es noch viel, viel schwieriger. Weil Gerichte hier die Möglichkeit haben, wie ich Ihnen schon gesagt habe, die Glaubwürdigkeit der Beweislage einzuschätzen, das ist dem Richter anheimgestellt, wie er das tut. Ich sehe das sehr realistisch und ich habe mich lange, lange, vor vielen Jahren schon hier mit meiner eigenen Mortalität beschäftigt und mit der Tatsache, dass, when it comes down to it, ich habe da keine Schwierigkeiten. Ich habe mir die ganzen Jahre darauf vorbereitet, weil ich das weiß, es kommt eines Tages. Und ich kann es noch nicht mehr beeinflussen. Und das hängt so an seidenen Fäden, jeweils von Kurtentscheidung zu Gerichtentscheidung. Das ist völlig irrelevant, ob ich schuldig bin oder unschuldig. Kein Mensch fragt danach. Das spielt alles gar keine Rolle. Das geht hier prozedural, Step by Step. Und nach einem bestimmten Zeitraum ist man out of steps. Man hat keine Steps mehr sozusagen. Dann fällt man der Abhang runter. Das ist genau, wie es ist. Richter Begley hat in seinem Urteil im Februar 2003 gegen Dieter Riechmann entschieden. Kein neuer Prozess. Die entscheidenden Gründe waren, dass Pookie Williams seine Aussage zurückgezogen hat und dass unsere zweite Augenzeugin Doreen Breezer Dieter Riechmanns ursprünglicher Version vom Tathergang deutlich widersprochen hat. Aber das hatten wir mehr oder weniger erwartet. Kein Bezirksrichter hebt ein Todesurteil auf. Schließlich will er wiedergewählt werden. Wir haben Berufung eingelegt und jetzt muss der oberste Gerichtshof von Florida entscheiden. Das ist immer so. Wenn wir gewonnen hätten, dann hätte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. In einem solchen Fall liegt die Entscheidung immer beim obersten Gerichtshof. Doch das kann dauern. Aber ich glaube, unsere Chancen stehen nicht schlecht. Wenn Sie jetzt den Fall Dieter Riechmann nach 15 Jahren wieder betrachten, und sich alle fragwürdigen Beweise und die ganzen Manipulationen beim ersten Prozess ins Gedächtnis rufen. Glauben Sie, dass es anders ausgegangen wäre, wenn ein anderer die Ermittlungen in diesem Fall geführt hätte? In Anbetracht dessen, was ich jetzt von Joe Matthews weiß, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob Dieter Riechmann eine wirkliche Chance hatte. Erst jetzt ist aufgedeckt worden, dass Dieter Riechmann möglicherweise in einen Drogendeal verwickelt war und die Polizei es damals sogar gewusst hat. Warum ist das im Prozess nie zur Sprache gekommen? Leider hat Dieter Riechmann das damals nicht vorgebracht. Es ist ganz einfach. Seine Version von dem, was an dem Abend passiert ist, als seine Freundin ermordet wurde, war absolut unglaubwürdig. Und das machte ihn damals schlussendlich so verdächtig. Und wenn er an dem Abend die Wahrheit gesagt hätte, was hätte das geändert? Das hätte eine Menge geändert. Vor allem wäre es eine so viel glaubwürdigere Geschichte gewesen als die, die er uns aufgetischt hat. Die Ermittlungen hätten einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Schon allein, weil wir dann den tatsächlichen Tatort gekannt hätten. Ich hatte mal einen Freund, einen Zuhälter namens Mark Gray, und eines Tages hatte er ein Treffen mit irgendwem und, Sie müssen wissen, ich durfte nie bei seinen Geschäften dabei sein, aber dieses Mal erzählt er mir, dass es um eine Menge Geld geht und wir müssten nie mehr arbeiten und wir müssten nur diese Leute treffen. Und mein Typ hat die getroffen und als wir uns wieder trennten, sagte er nur, dass am nächsten Tag was passieren würde, dass er eine Menge Geld machen würde und wir nie wieder arbeiten müssten. Wie verdiente Mark sein Geld? Es muss um eine Riesenmenge Heroin gegangen sein. Er machte keine Geschäfte unter 30 Gramm. Es muss um eine riesige Summe gegangen sein. Sonst hätte es nicht seine Jungs machen lassen, wer auch immer das eingefädelt hat. Einer kassierte am Ende die Kohle. Und ein zweites Treffen war für den nächsten Tag vereinbart? Am nächsten Abend, zwischen 6 und 8. Ich kann mich nicht genau an die Zeit erinnern. Hat er denen gezeigt, wo sie sich am nächsten Tag treffen würden? Er hat ihnen den Park ganz genau gezeigt. Man konnte einfach von der Straße runterfahren und das haben die dann damals auch gemacht. Mark stand an einem Baum und die rollten auf ihn zu. Und er hob die Hand, um sie anzuhalten. Und er hatte das gerade gemacht. Boom. Irgendwelche Jungs waren von der Seite gekommen und alles, was ich hörte, war Boom, Boom. Ich sah noch das Mündungsfeuer und wie ein Auto wegfuhr. Da waren noch andere Typen. Ihm ist jemand total dazwischen gekommen. Ich will hier nochmal eine andere Frage stellen. Und zwar, weil mich das die ganze Zeit beschäftigt und ich da auch für mich eine Lösung finden muss, wie ich damit umgehe. Ich persönlich glaube die Nummer mit dem Verfahren, dass sie sich da verfahren haben, die glaube ich persönlich nicht mehr. Ich glaube, dass sie einen anderen Grund hatten, weshalb sie da gewesen sind, wo sie hingefahren sind. Und ich sage das jetzt auch nicht, weil ich das rausposaunen will oder so. Ich will das nur für mich verstehen und ich will es vor allen Dingen insofern verstehen, weil es für mich den Fall klarer machen würde und viel glaubwürdiger machen würde. Das, was die Zeugin, die da jetzt gefunden worden ist, ja behauptet, ist ja, dass sie, damit meine ich jetzt nicht sie persönlich, sondern sie beide, ja immer da gewesen sind, um unter Umständen Drogen zu kaufen. Alle Gespräche, die ich geführt habe mit Polizisten, dem Matthews oder dem Vorgesetzten von dem Wesky, mit dem ich mal gesprochen habe, die haben sich ja alle daran aufgehängt, dass diese Fahrerei und von wo nach wo und wie gefahren, dass sie das alles ihnen nicht abgenommen haben. Und deshalb haben sie sich da so rein verbissen. Ich meine, das ist deren Problem, das ist nicht mein Problem. Ich wusste nicht, wo ich war. Das einzige Straßen, die ich kannte, war die bekannt war, Biscayne Boulevard, das wusste ich. Und in Miami Beach die Collins Avenue, weil der unser Hotel war. Das liegt bei den einzigen Straßen, die ich kannte in Miami. Beantwortet die Frage mit den Drogen nicht. Ne? Nö, ich habe mit Drogen nichts zu tun, Herr Müller, überhaupt nichts. Über die Drogensache wollen Sie nicht so richtig reden, ne? Weil, Herr Müller, da ist nichts zu sagen. Erstmal, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich heute mal so nachdenke, ich kann mich gar nicht mehr richtig an Einzelheiten erinnern. Erstmal war ich so ein bisschen bedruselt. Und dann durch die ganzen Jahre, so, meine, da weiß ich nicht, also, da kann ich gar nichts zu sagen. So, also ich will das. Nein, ich verstehe nur wieder schon. Es würde die ganze Geschichte sehr viel klarer machen. Herr Müller, ich will es mal so sagen. Selbst würde das stimmen, wenn das zutreffend wäre, würde ich es nicht sagen. Schon aus dem Grunde nicht, weil das hängt mit meiner Glaubwürdigkeit zusammen. Die einmal gemachte Aussage, die ich gemacht habe, die steht. Und die lasse ich stehen in den Akten, so wie sie ist. Wenn ich im Nachhinein versuchen würde, die Ausbesserung vorzunehmen, das würde meine gesamte Glaubwürdigkeit erschüttern. Dann würde ich sagen, aha, Da hat er, das stimmt nicht alles. Wer weiß, was sonst nicht stimmt. Nicht? Für die Zeit jetzt hier müssen wir damit leben, dass das alles so ist, wie ich es damals gesagt habe. Nicht? There is information now from the new witness, especially Doreen. There are hints that. Was ist denn mit der Aussage von Doreen? Danach wollte Dieter Riechmann ja an dem Abend Drogen kaufen. Sagt sie die Wahrheit? Ich glaube, was Doreen sagt, ist sehr glaubwürdig. Aber warum gesteht er dann nicht, was wirklich an dem Abend geschehen ist? Warum korrigiert er nicht seine ursprüngliche Aussage? Also, ich glaube nicht, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, hier etwas zu korrigieren. Selbst wenn Dieter Riechmann jetzt erneut aussagen würde, keiner würde ihm jetzt glauben. Sie würden sagen, alles, was er jetzt noch vorbringt, sagt er, damit er seinen Kopf noch aus der Schlinge ziehen kann. Hier gibt es also nichts für ihn, was er nachträglich in Ordnung bringen kann. Was glauben Sie, ist das vielleicht die wahre Geschichte hinter diesem Fall? Doreen Breezer ist eine sehr glaubwürdige Zeugin. Aber wir wissen nicht genau, was damals wirklich passiert ist. Ich glaube, im Moment haben wir 4 oder 5 Geschichten über den Tathergang. Und etwas Wahres steckt in jeder von ihnen. Das Wichtigste ist, herauszufinden, ob Dieter Riechmann den Mord begangen hat. Und da sagen alle Geschichten bis jetzt das Gleiche. Er ist nicht der Mörder. Also sind die Umstände, wie er zum Tatort gekommen ist und was er dort zu suchen hatte, Nebensache. Der ausschlaggebende Punkt ist, er hat Kerstin Kischnick nicht erschossen. Sie haben dann in Miami vor Gericht ausgesagt und es war in gewisser Weise verheerend für Dieter. Jetzt könnten Sie mir aber die tatsächliche Geschichte erzählen, das, was wirklich passiert ist. In der Nacht, bevor das alles passiert ist, hatten wir einen Deal vorbereitet. 28 Kilo Heroin, $280,000 in bar. Mein Onkel hatte das am Abend vorher eingefädelt. Mark hat mir dann in der Nacht davon erzählt. Und wir haben geraucht und gesoffen und wurden high. Und dann hatten wir schon alles geplant. Mark wollte die beiden ausrauben. Und ich auch. Denn so eine Sache, die saniert dich für eine ganze Weile. In der ersten Version, die Sie mir in dem Interview vor einigen Jahren erzählt haben, sagten Sie, Riechmann hätte sich verfahren. Nein, er hat sich nicht verfahren. Er wusste, wohin er kam. Als er kam, tat er das mit der Absicht, 28 Kilo Heroin zu kaufen. Er kam, um das Zeug zu kaufen. Wir hatten nicht vor, ihn mit dem Geld abziehen zu lassen, weder mit dem Geld noch mit dem Dope. Er marschierte geradewegs in eine tödliche Falle. Dieter kam also zu diesem Treffpunkt gegen 10 Uhr abends. War diese Uhrzeit verabredet? So war es verabredet. Gut. Alles war verabredet. Und wie ging dann der Raubüberfall vor? Mark wollte sie locker abziehen. Aber bevor sie hochnehmen konnte, ging plötzlich alles ganz schnell. Wir zerrten die Tasche mit dem Geld raus, dann wurde geschossen. Das Mädchen war tot und alles lief auseinander. Das war die ganze Geschichte. Es ging um viel Geld und Dope. Also der Typ kam dort an, Mark stoppte den Wagen. Was passierte dann genau? Wir wechselten ein paar Worte. Ich war auf Koks und drehte durch. So in etwa, scheiß nochmal, was machst du hier, Alter? Lass es jetzt einfach krachen. Und dann habe ich es halt gemacht. Wenn Sie Mark sagen, wen meinen Sie damit? Mark Gray. Ist Mark Gray der Typ, der jetzt mit zerschossenen Kniescheiben im Rollstuhl sitzt? Ja. Aber er ist nicht der Schütze. Er hat das Mädchen nicht getötet? Nein. Mark Dugan, den Sie mir damals als Täter vorgestellt haben. Wer ist das? Was hat er mit der Sache zu tun? Er ist ein Niemand. Er hat mit dem Ganzen also nichts zu tun? Nein, nichts. Also, wer hat das Mädchen dann erschossen? Sie kennen die Antwort doch längst. Was haben Sie gesagt? Sie kennen die Antwort längst. Also Sie haben es getan? Ja. Ja. Wie dumm muss man sein, um mit $280,000 mitten in der Nacht in diese Gegend zu kommen? Ganz genau. Deshalb hatten wir auch keinen Schiss, als er davonfuhr. Wir haben uns keine Sorgen gemacht, dass er zur Polizei geht. Wir hatten zugeschlagen und er war halt am Leben geblieben. Hätten wir ihn damals eingeholt, dann wäre er jetzt auch tot. Spiel ums Leben. Vom letzten Kampf des Todeskandidaten Dieter Riechmann. Von Peter F. Müller. Aus Gerichtsprotokollen, Dokumenten und Originaltönen montiert und arrangiert von Leonhard Koppelmann. Es sprachen Hansi Jochmann, Matthias Hase, Angelika Bartsch, Jochen Kolender, Andreas Grotgar, Patricia Harrison, Martin Reinke, Josef Tratnik, Horst Mendroch, Eva Garg, Steffen Laube und Peter F. Müller. Technische Realisation: Rieke Wiebelitz, Elke Tratnik und Per Hartnack. Regieassistenz: Silke Hildebrandt. Musik: Hendrik Meyer. Regie: Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004. Dazu noch ein Hinweis. Peter F. Müllers Dokumentation über den Fall Riechmann, Todesstrafe für eine Lüge, strahlt das Norddeutsche Fernsehen am 6. Dezember in seinem dritten Programm aus. Als nächsten Mitternachtskrimi hören Sie Bay City Blues von Raymond Chandler.